Abschnitt 10 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Abend legte sich mählich um die Welt. Das Rot der Porphyrsäulen ergoss sich in dem dunklen Glanz des Ebenholzes. Die heiligen Kühe der Kapitäle wurden zu ungestalteten Ungeheuern. Das Licht, das sich durch den engen Spalt der Säulenallee hineinzwang, erblasste, wurde still, zitterte und flackerte wie das Licht einer verlöschenden Fackel. Und in dieser heiligen Stunde stand er auf und langsam erhobenen Hauptes, als trüge er die Mitra eines Welteroberers, durchmaß er die Säulenallee, blieb auf der granitenen Terrasse seines Alcazars stehen, seine Seele hatte sich vom Körper freigelöst und breitete sich aus mit heiliger Gnade über der Stadt und dem Ozean. Und in der Totenstille der Katakombenstadt wusste er endlich, dass er ganz allein auf der Welt sei. Irgendwo auf einem millionenweiten, weit entfernten Stern. Er vergaß, dass es noch jemanden außer ihm in dem ganzen Weltall gäbe. Er war allein da, ganz allein. Es dunkelte, die Himmelswunder erloschen, und über die Erde breitete die Nacht den dunklen, schweren Trauerflur. Seine Seele zitterte und flatterte umher wie ein Vogel vor dem Gewitter in rastloser Unruhe. Denn sie wusste, dass die Stunde nahe ist, dass sich die Untiefen öffnen, da die Seele alle Geheimnisse durchdringt und in die Pracht ihrer eigenen Nacktheit schaut. Und es war, als ob sich der Raum von allen Seiten verengte, nah und näher an ihn heranrückte, als ob die Linien und Konturen sich von der Stadt loslösten, sich zu neuen Bildungen entformten. Das Dunkel schien sich noch zu vertiefen, zu Körper und Gestalt zu werden, und plötzlich barsten die schweren Vorhänge der Nacht und es ward Licht. Ein seltsames Licht, ein leuchtendes Atmen duftender Sommernächte, ein kalter, gleichmäßiger Abglanz verborgener Welten. Es ward ein Licht, das die Reflexe metallischer Spiegel bilden. Ein inneres Licht, das Licht der Seele und des Weltalls. Und in diesem lichtlosen Leuchten sah er, wie sie ihm langsam entgegenschritt. Sie, er, sie! Sie ging zu ihm wie ein Licht, das sich in dunklen Nebelmassen verirrt, als ob sie sich in Mühe und schwerem Ringen mit ihrer Lichtgnade durch die schweren Nebellasten durchzwängte. Sie ging, wie das Stöhnen der Glocken meilenweit geht, über glitzernde Schneegefilde an frostigen Winterabenden, und sie ging so leise wie die Dämmerung, die die Gebirgskoppen überrascht. In die Schluchten und zerrissenen Riffe drängen sich scharfe, lange Schattenkeile hinein und schmelzen ein, das lichte, sehnsüchtige Violett zu bleigrauem Blau. Mit langen, spitzen Zungen beißen sie sich in das Weiß des ewigen Schnees und langsam düstern nach die kristallenen Funken. Ins Dunkel hüllen sich die Spitzen und die Plateaus ein, still, ernst und feierlich gießt sich das Schattenmeer hinab. Und sie ging wie das weiße Leuchten der Silberpappeln in dem Karfreitagszauber, furchtbar und verzweifelt. Irgendwo auf den schmerzstarren Feldern pflanzte sich auf das Windsegel und ächzt und heult und stöhnt, und zum Takt schlagen aneinander die metallisch glänzenden weißen Blätter. Er wich zurück. Und durch den Säulenwald ging näher und näher an ihn heran das silberne Leuchten, der stille Lichtschein, der die Vorhänge der Nebel durchriss. Eine Wellenbrandung des Stöhnens schwingender Glocken, die düstere Dämmerungssehnsucht, die von den Anhöhen in das Tal strömte. Immer tiefer wich er in die weiten Gründe seines Alcazars, fiel auf sein Gesicht und stammelte: »Bist du endlich gekommen? Meine Seele blutet und ihre Flügel sind zerfetzt. Über Berge und Meere bin ich hergekommen. Mich tötet der gespenstische Schrecken dieser Stadt, aber hier harrte ich deiner, denn mein Herz sagte mir, hier werde ich dich finden.« Totenblasse Stille rings um ihn. Er erschrak, dass er vielleicht nicht zu ihr spräche. Er kreuzte seine Arme und flehte in inbrünstigen Flüstern: »Wer bist du?« Und durch seine Seele ging eine Stimme wie das Aufleuchten eines schmerzlichen Lächelns, wie eine blasse Lichtwelle, wie ein verrauchender Atem eines in sich kauernden, andächtigen Schweigens. Ich bin die geheimste Tiefe deiner Seele. Ich bin die Linie alles dessen, was du durchlebt hast, bin der Ton und die Farbe deiner Träume und das Ziel deines Verlangens. Ich bin das Blut, das immer von Neuem deine Brunst sättigt. Durch mich und in mir bist du empfangen. Durch mich und in mir wird sich dein Sein vollbringen. Und durch den ungeheuren Saal hallte es wieder wie von dem Schluchzen des herbstlichen Regens. Es glänzte wie eine ungeweinte Träne in einem schmerzverglasten Auge, und um das Gewölbe strömte die tiefe Klage. Denkst du noch an die Nacht, da ich dein Gesicht in meinen Händen hielt, da ich dich mit meinen heißen Armen umfing, mein Haupt auf deiner Brust ruhte und meine heißen Finger in deinem Haar wühlten? Er zuckte auf vor Schmerz. Diese Stimme, voll von Angst und überirdischer Sehnsucht, voll von bebenden Erinnerungen, wuchs ihm in seine Kehle hinein, staute das Blut in seinen Adern. Er wand sich vor etwas Unsichtbarem im Staub und flehte, »Oh, komm, komm! So lange habe ich auf dich gewartet, hier in dieser grässlichen Katakombenstadt, denn so hat mich meine Seele betört, dass ich dich hier wiederfinden und dich haben werde, so oft ich es will. Wie dich fassen! Sieh, ich suche, ich spähe nach dir, ich breite meine Arme aus. Oh, komm, oh, komm!« Und es war, als hätte jemand seine Knie umfasst, fiel ihm um den Hals, schmiegte sich an seine Brust in nie enden wollender Lust und dem Schmerz ohnmächtiger Verzückung. Lässiges Schweigen goss sich um das Zedergetäfel der Decke und das grüne Syenit hinter den porphyrnen Säulen. Und er fühlte ihre kleine, weiche Hand, sah sie in sich, wie sie sich über ihn beugte und ihm zuflüsterte. »So lange irrte ich herum, suchte und wartete, ob deine Hand mich nicht aus dem Nichts herausreißen, mich formen, gestalten werde und mich zum Körper werden lasse. Hörst du mich, o du Geliebter mein, fühlst du mich? Ich bin von dir weggegangen.« Denn wenn du mich ansahst, in deine eigene Seele starrtest, denn ich bin der Körper deiner Gedanken, ich bin die Form und die Gestalt deiner Sehnsucht, der Ausdruck deines Fühlens und die Bewegung deines Willens. Ich ging weg von dir, denn ich war dein Verderben und dein Tod. Ich habe dich verlassen, aber heute flehe ich dich an, bitte dich und schreie, streck hinein deine Hand in den Abgrund meines Nichts. Mag sie die Millionen von verwehten, zerrissenen, in alle Winde ausgestreuten Töne zu einem Akkord meines Leibes fügen, Millionen von Farbenflecken zu einer Sonne gießen, die meinen Körper durchwärmen wird. O du mein Heiliger, du mein Gott, so lange irrte ich und suchte und schrie nach dir. Aber die Sturmorkane haben mein Flehen und mein Stöhnen und meine Verzweiflung verweht, und du hast mich nicht gehört. Jetzt zittere ich nicht mehr, dass du zugrunde gehst. Ich weiß, dass du, wenn du in mich, in deine eigene Seele schaust, zugrunde gehen musst. Aber du willst doch nicht ohne mich leben. Reiß mich heraus aus meinem Nichts oder komm zu mir. Komm, oh komm! Die Sehnsucht hat meine Seele irr und trübe gemacht. Schmerzensstürme haben mein goldenes Haar zerrauft. Oh, fass die goldenen Strähnen, winde sie um deinen Arm, reiß mich heraus aus diesem Abgrund. Ein Paradies ist er mit dir zusammen, eine Hölle ohne dich. Hörst du mich, fühlst du mich? Und ein furchtbarer, unermesslicher Schmerz der Sehnsucht zuckte in wildem Krampf durch den Saal. O du, mein Lichtgeborener, ich habe dich gerufen. Ich habe mich gewälzt im Schrei und verzweifelten Gebet nach dir. Aber meine Stimme verhallte und brachte das Erz deines Herzens nicht zum Schwingen. Ich umfasste dich in zitternden Flutwellen des Lichts. Meine Lippen haben nach den deinen gelächzt. Für dich öffnete sich die mystische Rose meines Leibes. Aber dein Herz schwieg. Ich kroch in deine Träume hinein. Ich badete in ihrer Glut meinen lustheischenden Schoß. Aber als du aufwachtest, war der überirdische Zauber meiner Reize von dir gewichen. Und immer mächtiger schwoll die Sehnsucht und das Verlangen ihrer Stimme an. Fass mich mit deinen Händen um die Hüften, so, ach, so, reiß mich an dich mit deinen starken Armen, wirf mich hoch auf deine Brust, dass sich mein Haar zur wilden Mähne sträubt in der sengenden Glut deines Geschlechtswillens. Sieh, sieh! Ein banges, ein süßes Erschauern. Ich werde Körper. Fühlst du das Pochen meiner Adern? Senk dich die Glut meines Verlangens. Schrei auf, schrei Himmel hoch auf. Lass deinen Willen das ganze Sein erschauern, das ich werde. Er schnellte auf, wuchs hoch. In ihm raste ein Willensorkan und dreimal wiederholte sich ein furchtbarer Schrei. Werde! Werde! Werde! Vergebens. Ihre Stimme hörte er wieder wie einen letzten verhauchenden Ton von Engelchören. Vergebens. Komm mit mir. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Komm, folge mir dorthin. Dort, ja, dort werden wir eins sein. Nicht hier. Nicht hier. Ende von Abschnitt 10.